alle kennt. Lecker bitter bei mit Senf, dazu ne Fritte mit Getränk. Bisschen kiffen. Selbstverständlich, alle schieben Optik. Keiner ist auf Agro, alle schieben Optik. Holland ist der Boss, ich finde Windmühlen cool. Jedes Mal am Strand muss ich ihr Schwimmflügel suchen. Auf dem Zeltplatz, später für nen Fünfer geduscht. 2 bis 3 Stündchen sind gründlich genug. Keine Düne, ein Problem mit vernünftigen Schuhen. Alles klingt dir lustig, Schlümpfe sind Smurfs. Fahrräder fietzen, Bier nennt man Bier. Jeden Sommer am Strand, Holland Vakanzi. Grillen und Angeln, die Frikandel. Im Supermarkt danach dann Pilze sammeln. Im Fachhandel, nebenan, denn die haben die beste Auswahl des Landes. Lecker Strand und lecker Mäuschen, lecker Vakanzi. Lecker Schokomel und Bladen, wir sind Haie. Lecker Mücken auf Duvalle, sondern Tippetallen. Holland ist die geilste Stadt der Welt. Im Sommer in Holland, mal mit nem Roller auf der Bahn. Voll auf Knolle mit paar Dollars und nem Bollerwagenbahn. War das voller da als sonst, weil ich schon mal Holland fahr. Sonntags, wenn ich frag, mit meiner Oma unterm Arm. Ich muss aber mal sagen, für ein Königreich ist Holland wirklich keine große Stadt. So nah am Wasser kommt ne Welle, sind die meisten erstmal nass. So lange hart zu dem Land, ich kauf mir eine Dose und bezahl keinen Pfand. Holland ist voll geil, hier gibt es Fleischkroketten, die von innen so aussehen wie bereits gegessen. Lecker, du hast dir ne Cola von Meckles auf deine Hose gekleckert. Trink lieber Schokomel Shepard, auch zu dem Dope einfach besser. Choppy Soße find ich lecker, allgemein was hier geht. Jeder smilet und ist breit auf dem Bike unterwegs. Hier ist einiges okay. Holland, meine Stadt, hier will ich eigentlich mal leben. Lecker Strand und lecker Mäuschen, lecker Wacker Hansi. Lecker Schokomel und Bladen, wir sind Haie. Lecker Nüggen auf der Walle, so dann Tippetallen. Holland ist die geilste Stadt der Welt. Lecker Strand und lecker Mäuschen, lecker Wacker Hansi. Lecker Schokomel und Bladen, wir sind Haie. Lecker Nüggen auf der Walle, so dann Tippetallen. Bob a day.